Die Anwesenden, ohnehin etwas angetrunken, waren viel zu erregt. Der Proviantmeister, der zwar nicht alles verstanden hatte, schrie am meisten und schlug einige für Luschin ziemlich peinliche Maßnahmen vor. Nicht alle waren betrunken. Aus allen Zimmern hatten sich Menschen eingefunden. Die drei Polen waren furchtbar aufgebracht und riefen ihm in einem Fort Spitzbube zu, wobei sie noch einige Drohungen in polnischer Sprache murmelten. Sonja hörte angestrengt zu, aber auch sie schien noch nicht alles zu begreifen, als erwache sie aus einer Ohnmacht. Sie wandte ihre Augen nicht ab von Raskolnikow, denn sie fühlte, dass er ihr einziger Schutz war. Katharina Iwanowna atmete schwer und heiser und schien schrecklich erschöpft zu sein. Am allerdümmsten stand Amalia Iwanowna da, mit offenem Mund, und begriff so gut wie gar nichts. Sie sah bloß, dass Pjotr Petrowitsch irgendwie in der Falle saß. Raskolnikow wollte nochmals zu Wort kommen, aber man ließ ihn nicht ausreden. Alle schrien durcheinander und drängten sich mit Schimpfworten und Drohungen um Luschin. Dieser aber verlor keineswegs den Mut. Als er sah, dass die Sache mit der Beschuldigung Sonjas vollständig verspielt war, wurde er immer unverschämter und half sich durch offene Dreistigkeit. »Erlauben Sie, meine Herrschaften, erlauben Sie! Drängen Sie nicht so! Lassen Sie mich doch durch!« sagte er, sich durch das Gedränge einen Weg bahnend. »Und tun Sie mir den Gefallen und drohen Sie mir nicht! Ich versichere Sie, dass nichts daraus wird. Sie können mir nichts anhaben. Ich gehöre nicht zu den Ängstlichen, meine Herrschaften. Im Gegenteil, man wird Sie noch zur Verantwortung ziehen dafür, dass Sie mit Gewalt ein Vergehen vertuscht haben. Die Diebin ist mehr als überführt und ich werde sie gerichtlich belangen. Das Gericht ist nicht so blind und nicht so betrunken und wird nicht gleich zwei abgefeimten Atheisten, Aufrührern und Freigeistern glauben, die mich aus persönlicher Rache beschuldigen, was sie dazu noch selbst in ihrer Dummheit zugeben. Also, erlauben Sie!« »Verschwinden Sie aus meinem Zimmer! Ich will Sie nicht mehr sehen! Ziehen Sie sofort aus! Zwischen uns ist alles zu Ende! Wenn ich bedenke, wie ich mich angestrengt und bemüht habe, ihm alles zu erklären, 2 volle Wochen lang!« »Ich habe Ihnen, Andrej Semjonowitsch, doch vorhin schon gesagt, dass ich ausziehe, als Sie mich noch baten zu bleiben. Jetzt kann ich bloß hinzufügen, dass Sie ein Dummkopf sind. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Verstand und Ihre halbblinden Augen noch kurieren können. Erlauben Sie, meine Herrschaften!«